Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Wir machen weiter mit der 69. Frage. Welchen Beweis gibt es dafür in der Sunna, also den Beweis von seiner Erhabenheit der Bezwingung, also dass ihn keiner bezwingen kann, dass er der König der Bezwinger ist? Und wir haben schon in der letzten Frage Beweise aus dem Koran gehört. Jetzt bringt er zwei, drei Beweise aus der Sunna. Er sagt ja, dafür gibt es zahlreiche Beweise und das stimmt. Und er hätte wahrscheinlich hier auch andere Beweise bringen sollen, als die er hier jetzt bringt. Aber wir nehmen jetzt die und begnügen uns inshallah ta'ala damit. Er sagt, der Prophet sagte, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel jeden Viehs, welches du an seine Stirnlocke packst. Und wir sagten schon letztes Mal, an der Stirnlocke packen, ist so ein Symbol der Herrschaft, der Macht über diese Person oder über diese Wesen, über diese Schöpfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat natürlich die vollkommene Macht über allen. Und er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, ich bin dein Diener, Sohn deines Dieners, Sohn deiner Dienerin, meine Stirnlocke ist in deiner Hand, dein Urteil über mich wird ausgeführt, deine Bestimmung für mich ist gerecht. Und das ist auch ein unterwürfiger Beweis von Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er sagt eben, dass ich bin nur ein Diener, mein Vater, meine Mutter sind nur ein Diener und du bist derjenige, der meine Stirnlocke in seiner Hand hält, als ein Beweis, eben wie gesagt mit dem Ausdruck der Stirnlocke, dass er über ihn herrscht. Und er sagt weiterhin, der Prophet sagte, du bestimmst und keiner kann letztendlich deine Bestimmung rückgängig machen, wahrlich keiner, den du beschützt, wird gedemütigt und keiner, den du zum Feind nimmst, wird mächtig. Und so wie andere Hadithe. Ich denke, die Aussage ist klar, er ist der Bestimmer, er tut, was er will, Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er möchte. Und wenn Allah jemanden beschützt, kann keiner ihm schaden. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden zum Feind nimmt, kann ihn keinen mehr beschützen. Und das sind, ich denke mal, genügend Beweise, inshallah ta'ala, für Ulu Qahrihi, für die Höhe. Es wird Ulu mit Höhe, wir können sagen, für die Erhabenheit seiner Bezwingungskraft, könnten wir vielleicht sagen. Allahu alam, barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.